bin nicht so der akustische Typ, merkt man gerade. Jetzt vielleicht besser? Ja, ich höre dich schon. Okay. Ich kann mich aber in den Windschatten setzen. Schaue ich jetzt aus wie eine... Das ist besser. Diese kleine Maschine mit dem Hubschrauber-Pilotin. Ja, wie in Boah, ich habe meine Fliegebrille nicht mit. Ein Trio, na wie ist das ja? Ein Trio wird für Forsten, die Serie. Wir sind schon wieder voll in den 80ern. Ja, die kenne ich. Ach so, hörst, ja. Also du hörst uns auch, oder? Klar. Aber er ist doch nicht auf der Aufnahme drauf. Das ist nämlich, der ist nur Hintergrundgeräusch. Das Konzept kennst du in wenigen Worten beschrieben. Wir treffen uns einmal im Jahr und reden drüber, was gerade so Thema ist. Und vorhin hast du gesagt, dass du in einem Jahr vielleicht sogar schon woanders bist, ausgezogen bist, nach Steiermark oder nach Südamerika, je nachdem. Ja, stimmt, wobei ich das eigentlich irgendwie mir jedes Jahr denke, dass das sein kann. Darf ich eigentlich im Podcast deinen Nachnamen erwähnen oder nur den Vornamen? Inwieweit bist du inkognito? Mein Anwalt sagt nur den Vornamen. Das kennen wir doch, das ist der Manager. Na gut, Birgit. Nein, ist nur ein Freund. Moment. Du arbeitest in einem Tätowierungsstudio, gell? Oder auch nur Tätowierstudio. Tätowierstudio. In Feldbach. Dann ist Tätowation. Das ist der richtige Ausdruck, wie die Leute. Wie Nein, Tätowierung ist der richtige Tätowierung, Ausdruck. Tätowierung, ja. Und wie kam es dazu? Es kam dazu. Du hast ja völlig einen anderen Background. Genau. Ne? Es kam eigentlich dazu, ich habe während dem Studium angefangen, in der Gastro zu arbeiten, um Kohle zu verdienen. Das hat mir dann eigentlich recht gut gefallen und dann bin ich dort bicken geblieben in der Gastro. Du hast Design studiert. Richtig. Das heißt, du hast damals schon so ein grafisch, ne? So ja, Motive. Grafisch, ich weiß nicht, war eher dreidimensional, war ich oder bin ich in meinen Augen begabter. Aber grafisch ist auch okay, würde ich jetzt sagen. Auf jeden Fall macht es halt Spaß einfach so. Also ich habe jetzt herausgefunden, es macht mir Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Oder beziehungsweise habe ich eh schon länger herausgefunden. Und es macht mir aber auch Spaß, was Handwerkliches zu machen. Und irgendwie so ein bisschen freigeistig zu sein. Also bei der Gastro war es halt so, da habe ich mit Menschen arbeiten können. Das war irgendwie super und es war kein Bürojob. Das war auch super. Ist dann das Lokal, in dem ich gearbeitet habe, wurde übernommen von anderen Geschäftsführern. Und die waren wirklich furchtbar. Das erste Mal in meinem Leben damit konfrontiert worden, dass Menschen nicht nur nett sein können, weil ich da ein bisschen naiv bin. Dann habe ich mir überlegt, okay, was könnte ich machen? Ich glaube, wenn ich da kurz unterbrechen darf, wir haben uns vor 2 Jahren das letzte Mal getroffen, in diesem veganen Restaurant. Vor 2 Jahren? Es dürfte zwei, nein. Na, es war 3, ich glaube es war 2014. Dann sind es aber 4 Jahre. Dann sind schon 4 Jahre. Und damals war ja im Gespräch, dass du mit deinen Kolleginnen das Lokal selber übernimmst und ihr gerade brav am Businessplan arbeitet. Und wir haben uns das dann durchgerechnet und haben aber erkannt, dass das einfach die Kosten-Nutzen-Rechnung nicht aufgeht bei der Sache. Und da war es auch noch nicht klar, dass es dann wer anderer kauft und dann hat es halt wer anderer gekauft und das war ganz furchtbar und ich wollte dort nicht mehr arbeiten, weil es einfach... Kaufen bedeutet, das komplette Lokal kaufen? Genau. Ach so, also den Pachtvertrag übernehmen. Ja, die haben den Pachtvertrag übernommen und Ablöse auch die Lokalidee und Ablöse und Personal mit übernommen und ich habe mir das ein halbes Jahr angeschaut, weil ich mir dachte, ja, vielleicht wird das eh noch was. Ist nicht passiert. Da habe ich mir dann überlegt, okay, da muss irgendwas passieren, was ich gern machen will. Und ich habe gedacht, na, aber in die Designrichtung mag ich eigentlich nicht wirklich gehen, weil da sitze ich ja dann wieder vom Computer. Man ist da halt auch so halt ureingeschränkt. Es ist ja auch etwas, wo du vorher noch gar nicht so wirklich ja, das auch, tätig ja. gewesen bist. Ne? Also das stimmt. Es wäre halt einfach gewesen, dort anzuknüpfen, mehr oder weniger. Aber es hat mich irgendwie nicht gereizt. Und ich habe mir schon vor 10 Jahren mal gedacht, also mit Mitte 20, das wäre irgendwie ganz cool zu tätowieren. Und damals habe ich aber, da war offenbar mein Selbstwert nicht hoch genug. Aber ab wann hast du begonnen, dich selber tätowieren zu lassen? Die erste war mit 22, oder? Aber ich weiß nicht, also ich schätze 22 oder weiß nicht genau. Und Mitte 20 habe ich dann nicht den Mut gehabt, zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal in ein Tattoo-Studio, weil das war für mich auch noch so arg behaftet mit Motorradgangs und ja. irgendwie urdüsteres Gewerbe und bla. Mit Mitte 20, das war ungefähr so vor 10 Jahren. Späten Nuller. Die späten Nuller. Ja, okay, aber da war das ja irgendwie schon so in der Mitte angekommen, eigentlich der Trend. Obwohl, kommt drauf an, weil früher war das ja immer so deviante Leute, ne? So Knackis, halt, genau, Seefahrer. Hells Angels, das war halt irgendwie, und die spielen ja jetzt aber auch noch eine Rolle. Aber du hast damals die Tätowierungen, die du jetzt hast, dir selber gezeichnet, oder? Okay. Das will ich auch nicht. Nein. Also, das hat immer wer anderer gemacht. Das würde ich auch nicht wollen. Selbstgezeichnetes auf mir drauf. Ja, und dann war das eben so, eben Mitte 20 habe ich das nicht gemacht. Und dann habe ich mir, also 2016 wurde das Lokal übernommen. Da habe ich mir gedacht, na, das geht nicht gut dort mit mir und dem Lokal, das ist furchtbar. Dann habe ich dort aufgehört. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie ich das anstellen kann, dass ich tätowieren werde. Weil ich mir dann dachte, ja, jetzt kann ich es ja mal probieren, ist ja wurscht, so auf die Art. Da muss man ja Prüfungen ablegen wahrscheinlich, ne? Also das ist halt eigentlich nur in Österreich so geregelt. Das ist ein reglementiertes Gewerbe, das heißt, du brauchst einen Befähigungsnachweis. Und ich habe das so gemacht, jetzt würde ich es auch anders machen, oder ich würde, naja, wobei weiß ich nicht. Ich habe einen Kurs gemacht, das ist eigentlich lächerlich, weil da stichst halt 10 Tätowierungen. Und nachher kriegst du ein Diplom und was gut ist dort, du lernst halt die ganzen Hygiene-Sachen kennen und Rechtsvorschriften, diese ganzen Sachen. Du stichst diese Test-Tattoos auf Kunsthaut? Ich hab angefangen zu üben auf Kunsthaut, damit ich ein Gefühl für die Maschine krieg. Und dann habe ich aber auch Schweinehaut genommen. Aha. Bio-Schweinehaut, weil das konnte ich noch halbwegs vereinbaren mit meinem Gewissen. Also ich habe einmal normale Schweinehaut gekauft und ich dachte, na, das ist eigentlich furchtbar, dass ich das mache. Hat auch keiner verstanden in meinem Freundeskreis, warum ich Schweinehaut kaufe, weil ich ja vegan bin. Das war jetzt abseits vom Kurs schon? Ja, na, nebenher. Und im Kurs tätowierst du auf Freiwilligen, die sich halt, die schreibst du an, da gibt's halt Listen und da schreibst du die Personen an, ob sie eine Tätowierung haben wollen und die sagen dann ja. Und unter Aufsicht machst du denen dann halt eine. Okay. Dann war ich fertig mit dem Kurs und das Gute an dem Kurs war, dass man halt Connections geschlossen hat. Und mein Trainer, der ist auch aus der Steiermark, der hat dann gemeint, du Birgit, der Jürgen in Feldbach sucht wen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, kann ich machen. Und so bin ich halt in dieses Studio reingerutscht. Und dort bin ich jetzt. Seit einem Jahr? In etwa, ja. Das bedeutet ja relativ viel pendeln, oder? Oder hast du da eine Wohnung? Wie ist das? Ich wohne in Wien. Und ich schaue, dass ich halt mir die Termine so lege, dass die am Stück sind. Also ist schon anstrengend. Aber ist halt so. Also ich darf ja noch nicht selbstständig arbeiten, weil ich die Wirtschaftskammerprüfung noch nicht habe. Das heißt, deswegen arbeite ich auch in der Steiermark, weil es halt schwierig ist, einen Tätowierer zu finden, der dich anmeldet, weil der ja mit seinem Gewerbe die Verantwortung übernimmt über dich. Das heißt, wenn ich irgendeinen Mist mache, dann ist er dran, genau. Und das findest halt kaum. Und im Oktober mache ich dann die Berechtigungsprüfung. Da gibt es wahrscheinlich Theorieteil und Praxisteil. Richtig. Farbenlehre? Nein. Nein. Man muss ja bestimmte Farben davon verwenden und bestimmte nicht, ne? Ja, aber das ist in Europa auch so streng geregelt. Also da kriegst eigentlich bei den Herstellern, wo man die ganzen Farben und Nadeln bestellt, kriegst du nur zugelassene Farben. Ich meine, du kannst schon über eBay dir irgendeinen Schrott kaufen, aber da wärst du auch blöd, weil wenn du jetzt eine Farbe verwendest, die schlecht ist und aufgrund dessen entzündet sich die Tätowierung. Ja, es könnte auch sein, dass jemand was Spezielles möchte und da kommt er mit einer speziellen Farbe zu dir und sagt, einmal bitte da rein. Müsste man sich anschauen, welche Farbe das ist. Und da musst du dich halt absichern, dass du ihn aufgeklärt hast, dass die Farbe nicht gut ist und dann müsst ihr dir halt unterschreiben, dass er es trotzdem haben will. Es gibt ja auch so Allergietests, oder? Dass man mal wo ja, probiert. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen absurd. Weil da stichst halt dann 2 Pünktchen und schaust, ob was passiert. Und dann musst du aber warten. Das heißt, du hast mal 2 Pünktchen und dann wartest 3 Monate und dann kannst du erst die Tätowierung machen. Natürlich gibt es so Einzelfälle, ja, wo wirklich arge Sachen passieren. Aber das ist wahrscheinlich bei einem von 5 Millionen. Also kommt normalerweise gar nicht vor. Aber generell, Tätowieren ist ja etwas sehr, sehr Langwieriges, ne? Im Gegensatz zu Piercings, wo es schnell geht. Ja, kurzer, starker Schmerz wahrscheinlich. Du hast ja ein Piercing in der Nase, ich glaube. Ja. Das kann wehtun, muss aber nicht immer wehtun. Na, das Ja, mir tut immer alles weh. Ich bin ja urwehleidig. Aber das hat halt kurz weh dann, dann fängst du auch automatisch an zu weinen, weil du halt da die ganzen Nerven laufen, dann rinnt dir halt drinnen dir die Tränen runter und nach dann ist halt vorbei. Also dann tut's nicht mehr weh. Und Tätowierung ist doch etwas, das geht man ja an und das dauert je nachdem noch Motiv wahrscheinlich Wochen. Also ganz viele Sachen schafft man bei einer Sitzung. Okay. Was du nicht bei einer Sitzung schaffst, ist jetzt den ganzen Rücken zum Beispiel. Es kommt auch darauf an, welcher Stil gemacht wird, wie detailgetreu du arbeitest. Was für Motive werden da gewünscht? Es gibt ja verschiedene Zugänge, ne? Glückssymbole, richtig, Schriften, richtig, Tribals. Richtig. Was war dein Zugang eigentlich, dich tätowieren zu lassen? Was Schönes. Achso, was Schönes. Also ich habe da nicht den Anspruch, dass jede Tätowierung irgendwas bedeuten muss. Das ist so wie nicht jedes Ohrring, das ich mir reingebe, was bedeuten muss. Das ist halt einfach schön und wenn ich mir denke, ich hätte gerne ein Stück Torte tätowiert, dann mache ich das halt, weil ich Torte mag. Fertig. Oder Homer Simpson. Ja, genau. Weil Gelb kann man ja, glaube ich, gut tätowieren, im Gegensatz zu echter Fleischfarbe. Naja, Gelb ist halt deswegen schwierig, weil es nicht... Ach, schwierig. Naja, es hält halt nicht lang, weil helle Farben sind nicht wahnsinnig UV-beständig, so wie Weiß oder so. Weiß, Gelb, das ist, muss man halt dann schützen vor der Sonne. Stimmt, das, je nachdem wie alt das Ding ist, umso verwackelter schaut es wahrscheinlich aus. Ne? Ja, weil deine Haut ja weiterarbeitet. Die weiß ja nicht, dass sie jetzt eine Tätowierung bekommen hat und dass die Tätowierung möglichst präzise sein soll über die Jahrzehnte. Also die Haut arbeitet weiter und deswegen verschwimmen halt Tätowierungen auch. Hm. Träumst du ab und zu vom Tätowieren? Albträume zum Beispiel, dass du irgendwelche falschen Sachen... Mm-mm. Nein. Das passiert aber auch in echt, dass man was falsch macht. Buchstaben meinst du? Ja. Hört man immer wieder. Mir ist es auch nicht einmal fast, aber das haben wir noch stoppen können. Wenn man so ganz drinnen ist, dann denkt man eigentlich nicht so, dann denkt man so auf bestimmte Linien, aber jetzt nicht wirklich, ob das der Buchstabe jetzt vor dem Buchstaben kommt. Das kann man schon gut nachvollziehen, ja. Also da ist selten das Gesamte. Also schon, aber du arbeitest dich halt von Quadratzentimeter zu Quadratzentimeter einfach. Mhm. Das ist ein bisschen wie Haarentfernung, kommt mir vor. Ja, oder wie so eine kleine Kopiermaschine. Aber Haarentfernung ist ein gutes Stichwort, weil ich finde, es tut in etwa so weh, als würde man sich die Beine epilieren. Nicht so schlimm eigentlich, ne? Aber beim Epilieren blutet ja nichts, aber beim Tätowieren blutet es. Muss auch nicht sein. Muss nicht sein. Obwohl das eine arbeitet mit Nadeln und das andere mit Laser. Ja, genau, das eine geht raus, das andere gibt her. Hm. Nein, nicht mit Laser. Diese kleinen Pinzetten, wo du übers Bein fasst und dann reißt du das jedes Haar aus. So epilieren. Ja, das tut schon weh. Ja, finde ich auch. Kann ich mir nachvollziehen, ja. Hast du das schon mal gemacht? Ja, habe ich schon mal gemacht. Echt? Wir in der Firma, wir haben so Etikettdrucker und die sind sehr, sehr, diese Etiketten, die sind, wenn man sie abzieht, sehr, sehr, die kleben gut. Aufs Bein geklebt und dann abgezogen und das hat gut funktioniert. Und auch gut weht an. Das merkst du erst, also am Anfang ist es ein Schreck, aber wenn man sich selber epiliert, ist es nicht so schlimm, wie wenn es jemand anders macht. Ne? Echt, das finde ich witzig, weil ich finde es schlimmer, mich selber zu epilieren, als wenn es ein anderer macht. Ja, da kann man den Moment selber steuern. Ja, aber trotzdem, das ist das Furchtbare, weil man auch steuern kann, dass man mit dem Bein ausweicht. Hm, du hast aber keine, gell? Epilierer? Tätowierung. Nein, ich habe keine Tätowierung, nein, ich habe das verabsäumt. Richtig. Kannst ja noch. Ja. Meine älteste Kundin war 83 und hat ihr erstes gekriegt. Was wollte die haben? Eine Schleife im Nacken. Ein Mascherl? Mhm. Welche Farbe? Rosa. Oh. Sie ein Mädchen. Gibt es Sachen, wo du sagst, das ist nächstes Jahr nicht mehr modern, vergiss es lieber wieder? Nein. Also weil die meisten Kunden überlegen sich, was sie wollen, haben meistens auch einen persönlichen Bezug. Das heißt, das ist keine Trendsache. Also wahrscheinlich schon, es ist schon dann ein Trend, wenn man sich ein Unendlichkeitszeichen tätowieren lässt. Das ist halt jetzt gerade total hip, beziehungsweise eigentlich jetzt schon langsam nimmer. Mhm. Aber die haben halt einfach einen Bezug dann, ja. Da steht dann der Name der Tochter dabei oder was auch immer. Aber wenn ich das Gefühl habe, die Tätowierung das ist aber eher von der fachlichen Seite, dass die an der Körperstelle nicht gut ausschauen wird oder... Es gibt ja oft die Miteinbeziehung von Körperstellen, die dann mit der Abbildung zusammen funktionieren. Bauchnabel fällt mir da jetzt mal so ein. Ach so, ja, oder Leberfleck oder so. Leberfleck, auch nicht schlecht. Oder Brustwarze. Genau. Aber so, also ich meine, ich berate die Leute und sage ihnen auch meine Bedenken. Mhm. Also es gibt schon Tätowierungen, die ich nicht stechen würde. Und es gibt auch Körperstellen, die ich in Bezug aufs Alter nicht stechen würde. Mhm. Wenn du jetzt kommst und mir, das ist jetzt deine erste Tätowierung, du sagst, du hättest gerne einen Totenkopf am Hals. Würde ich auch sagen, du, vielleicht wollen wir mal am Oberarm anfangen, weil gleich, also solche Sachen schon. Oder wenn halt wirklich ganz junge Kunden kommen, die... Ab 16 darf man, oder? 18? Ab 18 darfst du selbst stehen, also allein entscheiden. Mit den Eltern, und ab 16 müssen die Eltern. Und trotzdem hat aber halt der Tätowierer dann das letzte Wort. Ja. Wenn du jetzt kommst und sagst, ich mag einen Totenschädel am Hals haben, bist 16 und deine Mama erlaubt das, heißt das noch lange nicht, dass ich es machen muss. Mhm. Klar. Weil mit 16 weiß man noch nicht, oder mit 18 weiß der auch noch nicht, was du beruflich machen willst. Beruflich ist eine Sache, ja. Eine Freundin hatte eine Vorgesetzte, ja, im Büro. Mhm. Die hat noch viel in Russland zu tun. Mhm. Und wie die Tätowierungen von der gesehen haben, ist denen alles runtergefallen, ja, weil das ist ja eigentlich nur, das ist halt mafiös bei denen. Ne? Du musst ja auch bei den Motiven aufpassen, dass du halt nicht irgendwie was wählst, wo sich dann eine andere Kultur, wenn du dorthin verreist, irgendwie beleidigt fühlt oder, also das sind halt, das sage ich dann auch noch dazu. Aber politische Botschaften würde ich nicht stechen, zum Beispiel. Mhm. Urlaub ist ja ein gutes Stichwort. Du warst doch, ich habe es auf deiner Facebook-Timeline gesehen, in Südafrika. Mhm. Was war das? Da gibt's, also vielleicht sagt ihr das was, der Burning Man. In Amerika sagt man, genau, das was. Das war früher so ein Nerd-Festival, wo sie Sachen gemacht haben und alles sehr, sehr mysteriös war, weil nichts nach außen gedrungen ist, weil es in der Wüste war und du musstest alles mitnehmen. Genau. Und dann blieb nichts übrig davon, weil alles verbrannt wurde. Ja, so und irgendwann Art. Mal kamen Vox-Tours hin und dann war alles ein bisschen anders. Also jetzt ist es in Nordamerika riesengroß. Also das sind 70.000 Leute jedes Jahr bei dem Festival. Und in Südafrika gibt's halt den Ableger, den kleinen. Also es wird dort Kunst gemacht, also Holzskulpturen, aber auch so interaktive Kunstwerke, wo du halt reingehen kannst oder angreifen kannst, lesen kannst. Und dann wird dort in der Wüste halt jeden Tag eine Holzskulptur verbrannt. Einfach so sinnbildlich, auch schöne Sachen sind vergänglich und... Und da war ich. Und du musst da wirklich auch selber alles mitnehmen. Also du kannst dort weder was kaufen, noch was verkaufen. Nimmst. Auch Lebensmittel? Genau. Es gibt dort schon so Camps, die halt hinfahren, um für die Allgemeinheit was zu machen. Also da gab es zum Beispiel ein Camp, das hat gratis Kaffee angeboten. Also es ist halt wirklich so, dass du nichts dafür zahlst, sondern dass du die Dinge geschenkt bekommst. Mhm. Und selber nimmst du halt auch vor allem Wasser mit und dann bist du halt eine Woche in der Wüste. Und ihr wart zu zweit dort? Nein, wir waren zu dritt. Mhm. Und haben uns dort ein ziemlich fettes Auto gemietet mit Zelt am Dach. Also sehr luxuriös eigentlich. Und dann bist du halt dort auf dem Areal, hast halt Bühnen und die ganzen Camper und diese Camps, die halt eben Kaffee anbieten oder Gespräche anbieten oder Umarmungen anbieten. Also alles, was bei einem, wie sagt man, Musikfestival so im Hinterhof passiert, nur eben nicht so eher auf der monetären Basis, dass das alles einfach funktioniert? Ist, genau, also es ist halt dort eine einwöchige Gesellschaft ohne Bargeld. Schöner Gedanke. Mhm. Wie ist das entstanden? Seit wann kennst du das? Meine beste Freundin war letztes Jahr dort. Die hat das auch durch eine andere Freundin kennengelernt und ist zurückgekommen und hat gemeint, wir müssen da nächstes Jahr hin. Mhm. Und ich habe gemeint, okay, gut, mach mal. Und dann hat sie noch ihren besten Freund mitgenommen, den ich auch kenne. Und da waren wir dann zu dritt. Und am Anfang, ich habe mir überhaupt nichts darunter vorstellen können, mit wenig Erwartung hingefahren. Also ich habe schon die Eckdaten gekannt, eben keine Kohle, keine Duschen. Keine Toiletten? Doch. Nämlich super Toiletten, also besten Festival-Klos, die ich kenne. Kann ich dir ein Foto dann zeigen? Bio-Toiletten vielleicht? Na, so wie ein Thron war das. Du bist ein paar Treppen raufgegangen und Open Air war das halt und du hast mit Blick in die Wüste hast aufs Klo gehen können. Moment, wie jetzt Open Air? Warte, ich zeig's dir. Beschreib's mir doch. Naja, du hast unten gehabt einen Behälter, ja, wo alles aufgefangen wird. Ja. Obendrauf war dann so 4 Holzwände gebaut, aber die waren nur so ein bisschen über Hüfthoch. Mhm. Ja. Da ist dann drinnen eine Plastik-Klo-Muschel gehabt, Schwingtüren. Und wenn du halt am Klo gesessen bist, ist sich das ausgegangen, dass du halt über die Wände in die Natur schaust. Und es war immer Klopapier da. Es war auch in der so ein Handdesinfektionsding, das du verwenden konntest. Und eben über die paar Treppen bist du halt über diesen Behälter quasi, um den zu überwinden, haben sie Treppen gebaut und bist halt auf diesem Thron dann gesessen. Du darfst ja dort auch keine Werbung machen. Also es sind noch alle... Keine Sponsoren? Nein, gar nichts. Es sind noch, selbst wenn du mit Mietauto kommst, wenn da jetzt auf dem Mietauto groß die Mietfirma steht, haben da ganz viele auch was drüber geklebt. Einfach, dass es völlig werbefrei ist dort. Also du hast keine Marken und nichts. Also wenn man da Fotos macht, ist gut denkbar, dass man gar nicht weiß, um welches Jahr es sich handelt, wenn man das Foto macht. Ja, stimmt. Weil sonst hast du meistens schon irgendwelche Anhaltspunkte. Aber das stimmt, ja. Vor allem auch, weil die Kleidung dort wenig verrät, weil die Leute halt teilweise total abgefeuert angezogen sind. Halt sehr schrill oder sie haben gar nichts an. Oder Körper bemalt? Auch. Also jeder, wie er halt will. Und das wird aber auch von niemandem verurteilt. Also es ist dort auch keine Aggression oder so. Man fühlt sich, es ist auch nicht irgendwie komisch, dass Leute nackt herumlaufen oder angemalt oder mit Glitzer und was weiß ich. Ja, am Campingplatz ist, also am FKK-Strand ist auch nicht komisch, dass die Leute nackt sind. Aber es war etwas komisch. Ich war vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren am FKK. Also ich habe ihn durchquert mit Schuhen und mit einem Rucksack und einer Kappe. Okay. Das hat komisch ausgesehen. Wie macht man das, wenn man, der Rucksack darf man schon anhaben, oder? Ja, Rucksack darf man schon anhaben, aber die particular parts müssen nicht. Echt? Ja, ja. Was passiert, wenn man da was anhat? Ausgebuht? Da wird verbal, weiß ich nicht, aber die Leute, dann gehört man halt nicht dazu. Das gehört irgendwie dazu, zu der Sache, obwohl es total unpraktisch ist. Aber in die Pizzeria abends geht man natürlich schon in Gewand, ist klar. Okay, jetzt habe ich gedacht, oh Gott, in die Pizzeria geht man natürlich schon auch nackt. Nicht das Ort. Also, wie ist es dort mit Alkohol eigentlich? Ja, da gibt's auch ein Zelt, das Wein verschenkt. Dann gab's ein Zelt, das man hat man nimmt so sich einen, das alles selber mit, wenn man möchte, ne? Wenn du möchtest, ja. Also da gab's eben ein Camp, die haben Kaffee verschenkt jeden Tag. Daneben war ein Camp, die haben Wein ausgeschenkt. Dann gab's ein Camp, das hat immer von 12 bis 14 Uhr Pancakes verschenkt. Dann gab's ein Zelt, das war meine Rettung am 4. Tag ohne Dusche und Haare waschen oder 5. Tag. Gab es ein Haarewaschzelt. Ich glaube, wenn es so trocken ist, merkt man das gar nicht so, oder? Naja, das Gute ist, erstens war es nicht sehr heiß. Also man hat jetzt nicht viel geschwitzt und der Wüstenstaub ist halt wie Trockenshampoo. Aber es war dann schon irgendwie ein bisschen grindig. Also so lange habe ich halt noch nie nicht geduscht. Und duschen war jetzt nicht so schlimm, aber Haare waschen war furchtbar. Und das war der Urluxus, war das. Nach einer Woche Wasser am Kopf zu spüren. Das findet wann statt? Frühjahr? Immer im April, ja. Also wenn es dort halt Herbst wird, damit es nicht zu heiß ist. Aber würde dich sowas interessieren? Ja, klingt interessant, ja. Vor allen Dingen, also es ist nichts dabei, was mich momentan an solch großen Veranstaltungen stört. Das erste ist so ein bisschen das Campingleben. Mhm. Erinnert mich so an das, was du gerade erzählt hast. Und das andere ist Konzerte, Festivals, ne? Mhm. Die ekelhaften Sachen sind eben Toilettbesuche am Festival und die Schlange vorm Essen und die Schlange vorm Bankomat. Ah ja. Klingt so, als ob das nicht vorhanden wäre, weil man nimmt alles selber mit. Genau. Es gibt jetzt keine Areas, wo du deine Dinge nicht mitnehmen könntest. Also das Einzige, wo sie wirklich ganz, ganz penibel sind, und das ist auch gut so, du darfst halt keinen Dreck machen. Mhm. Also es ist auch, Müll. Das heißt, wenn du jetzt von deinem Campingwagen losgehst zur Bühne und hast eine Bierdose mit, dann, es gibt dort keine Mistkübel. Das heißt, wir haben immer da so Täschchen gehabt, beziehungsweise kriegst du dort auch Taschen, wenn du eine Freiwilligenschicht absolvierst, dann kriegst du als Geschenk so ein Mistsackerl zum Umhängen quasi. Und da ist es vielleicht ein bisschen stressig oder gewöhnungsbedürftig, dass du halt den Mist wieder mit nach Hause nimmst zum Campingwagen. Aber das funktioniert super dort. Und das hat mich auch gewundert irgendwie, dass bei 15.000 Leuten dort echt kaum Mist ist. Also ich meine, ich habe schon dann einmal eine Plastikflasche am Boden liegen sehen, aber die habe ich dann halt aufgehoben und weggehaut bei uns im Campingwagen. Das klingt so, als ob das organisiert wäre, als ob da ganz wenig Leute für die Betreuung da wären. Außer die Leute, die das Klo vielleicht sauber machen. Genau, ja. Aber also es gibt die Leute, die das Klo sauber machen und die Leute, die Eiswürfel bringen. Und dann gibt es schon so einen Infostand, wo man, wenn medizinische Notfälle sind oder wenn man irgendwas braucht oder so, das gibt es schon. Mhm. Aber eigentlich ist es so wie wahrscheinlich bei dir im Schrebergarten, aber mit wirklich leibernden Nachbarn. Ich habe relativ leibernde Nachbarn. Okay. Okay. Ich glaube, es wird dir gefallen. Das war jetzt praktisch ein Urlaub, ein langer Urlaub. Nein, es waren nur 2,5 Wochen. 2,5 Wochen. Es geht auch nur eine Woche. Und den Rest war ich halt Kapstadt. Kap der guten Hoffnung waren wir auch. Also ein bisschen halt herumgefahren mit dem Mietauto. Ja. Und generell das Leben so? Jetzt gerade anstrengend, aber schon eigentlich immer okay. Also ich mag mich nicht beschweren. Also schon anstrengend. Aber also im Moment habe ich halt den Fokus auf der nahen Zukunft und der Gegenwart. Ist das deins oder meins, das so rauscht? Beides, aber man braucht nur mal eine kurze Pause machen und dann weiterreden. Das schneidet man alles raus. Schneidet man alles raus, ja. Alles weg. Na, bei mir ist es so, dass sich momentan viel verändert. Zum Beispiel beruflich jetzt, Bildungskarenz. Und eigentlich hätte das aus Eigenantrieb nicht gemacht, sondern der Grund lag darin, dass vor einem Jahr der neue Chef gekommen ist. Mit dem verstehe ich mich überhaupt nicht und der wollte mich dann abschieben in eine andere Filiale. Ne? So ähnlich, dass ich so parallel zu deiner Geschichte. Und die Sache ist dann die, dass ich dann eigentlich mir überlege, was kann ich machen, und dann ist mir das mit der Bildungskarenz eingefallen und das konnte ich denen dann gut verkaufen, dass ich sage, meine Herren, und das sind nur Herren dort, ihr wollt das von mir, das will ich nicht, aber es gibt die Möglichkeit, die euch keinen Schaden verursacht, sondern im Gegenteil. Super, dann sind wir den los, den Typen. Auf elegant. Auf elegante Art und Weise, ja. Ich habe noch den Plan, dass ich ja doch noch geringfügig in der Firma bleibe. Ich liebe Orgel da so ein bisschen. Obwohl der Chef so dumm ist. Ha? Obwohl der Chef so komisch ist. Wiener Filialen. Okay. Also ich bin in einem Service Center tätig. Da gibt es keine Kunden und mein Plan ist jetzt, dass ich freitags oder samstags geringfügig einmal die Woche im Verkauf bin. Ich würde gerne da ein bisschen Erfahrungen sammeln, weil, also ich hasse eigentlich Kunden, ne? Aber ich habe bisher nur mit Kunden in Situationen zu tun gehabt. Wieso hasst du Kunden? Generell ist man ja meistens so als Angestellter gegenüber Kunden nicht unbedingt auf einen auf gleicher Augenhöhe. Bei dir ist es wahrscheinlich so, weil du eher, das ist ja eher was Individuelles, aber eben so Laufkundschaft. Ja, es kommt auch darauf an, weil bei Reklamationen, das ist halt einfach ein negatives Thema. Ist so, ja. Oder was ganz anderes. Oder machen. Selbstständig werden. Es gibt ja noch die Apartmentvermietung, die ich mache. Ah ja, die hast du ja auch schon recht früh angefangen, gell? Ja, sehr früh angefangen. Ja, ich erinnere mich. Oder das kam gerade so auf. Das war damals noch die goldene Zeit. Da hast du die ganzen Early Adapter gehabt und jetzt hast du den ganzen. Jetzt ist alles schon middle of the road. Und seit letztem Jahr habe ich mit einem Geschäftspartner, praktisch der besitzt ein Haus, mit mehreren Hofwohnungen. Ne? Mhm. Und diese Hofwohnungen, die hat er renoviert, relativ schön renoviert. Und nachdem die eben Altbau sind, darf er es nicht verlangen, was er möchte, sondern muss den Kategoriemietzins einhalten. Und das ist halt relativ wenig. Okay, und da schneidest du aber ein bisschen mit. Da schneide ich einen Prozentsatz mit. Der Nachteil ist, dass man relativ wenig, wie soll man sagen, langfristige Freizeit hat. Ja, klar, also, weil du nie weißt, wann kommt wer, wie, was, wann. Ja, ich weiß es schon, aber wie gesagt, nach 2-3 Tagen muss ich wieder da sein, mich um die Wohnungen kümmern. ich habe jetzt keine wirkliche Vertretung für die Sache. Ne? Momentan schreit ja die Tourismusindustrie sehr, weil die wollen das überhaupt nicht. Klaro. Denen wird das Wasser abgegraben. Du weißt jetzt nicht, was nächstes Jahr der Regierung einfällt, wenn sie das neue Mietrechtsgesetz reformieren wollen. Und wahrscheinlich wird es halt dann so sein, dass der Kategorie-Mietzins fällt. Das heißt, dass die Leute, wenn sie dann sanieren, dass sie dann wirklich relativ mehr verlangen können wie vorher. Das ist jetzt nicht gut für die Mieter, aber das ist halt unserer Regierung egal. Ja. Und wie es denn mit der Kurzzeitvermietung langfristig ausschaut, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass jeder, der das macht, gewerblich sein soll. Oder jeder, der einen bestimmten Betrag dann kassiert. Ja. Und mein Ausweg wäre dann irgendwie der, dass ich dann wieder langfristig vermiete. Ah ja. Aber dann vielleicht so reich, dass ich mir schon eine zweite Immobilie kaufen kann. Hast du eigentlich nur den Renault? Ich habe nie eine andere Marke gehabt. Einmal habe ich einen Nissan gehabt, aber mein erstes Auto war ein Renault. Und mein drittes und mein viertes auch. Du stößt dir wieder ab und kaufst dann ein neues dann. Also wenn der einfach kaputt ist. Also ich habe überlegt, ob ich mir noch einen neuen kaufen soll und das habe ich dann aber gemacht. Weil mein Papa den Renault-Händler mal umgebaut hat, macht er uns immer ganz gute Preise. Der hat eine Baufirma? Mhm. Ja, das klingt natürlich interessant. Deswegen habe ich ja einen Renault wieder. Meine Eltern haben jetzt auch ein Auto geordert, ein neues, im Lagerhaus. Gibt es in Wien ein Lagerhaus? Das ist in Niederösterreich. Okay, weil ich habe schon gedacht, das ist ja eher so ein ländliches Ding. Und das Auto, was die vorher gefahren sind, das haben sie 1997 gekauft. Also 21 Jahre ist das schon im Einsatz. Und jetzt hätten sie es mir angeboten, ne? Inklusive Reparatur. Aber ich wollte es nicht mehr abgelehnt, haben. Abgelehnt, oder? Ja, abgelehnt. Ich finde, man braucht auch keins in Wien. In Wien nicht direkt, also, ne? Müsste ich nicht in die Steiermark fahren, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht mehr. Was macht das Fortgehen in Wien? Kulturelle Aspekte der Stadt. Das gibt es fast nicht im Moment, weil immer, wenn ich heimkomme, bin ich dann ein bisschen fertig. Also wenn, dann gehe ich nur da bei mir im Grätzl halt was trinken oder so. Aber wirklich aus war ich das letzte Mal, glaube ich, Anfang des Jahres. Jetzt einmal zu Chromex habe ich es geschafft. Ne, es wird ja auch immer weniger, ne? Je älter man wird, umso weniger in bestimmten Aspekten. Also bei Musik merke ich es bei mir zum Beispiel, dass es sehr, sehr nachgelassen hat, dass es nur mehr ein paar Bands gibt. Jetzt am Wochenende schauen wir Tokotronic wieder an. Okay, so meinst du. Ja, aber bei Fortgehen oder so, wenn ich irgendwie tanzen gehe, dann ist ja relativ wurscht. Ja. Aber bei Konzerten finde ich, wird es jetzt wieder besser. Zumindest bei der Musik oder die Konzerte, die ich wahrnehme. Mhm. Da gab es irgendwie zwischenzeitlich so eine Flaute, wo wenige gespielt haben. Aber jetzt wird es irgendwie besser, kommt mir vor. Du hast mir mal irgendwas erzählt, dass die Leute, die straight edge sind, das hat jetzt nichts mit der Musik selber zu tun, oder? Doch auch. Diese ganzen, die Hardcore-Szene, da geht es halt auch in den Liedern drum, dass man seinen Körper halt so unbeeinflusst wie möglich halten soll. Also, dass man das Leben klar wahrnehmen kann und deswegen die ganz straight Leute keine Drogen nehmen wollen. Mhm. Manche nehmen sogar keine Medikamente, weil sie sagen, das beeinflusst ihren Körper und ihr Dasein und ihre Psyche. Weißt du, wenn ich mir im Februar angeschaut habe, Henry Rollins. Echt? Wo war er? Oh, sehr super. Konzerthaus war der, oder? Der war, vor Jahren haben wir ja gemeinsam gesehen im Konzerthaus. Ja, stimmt, genau. Und jetzt war er in Berlin. Im RBB-Sendesaal. Was hast du in Berlin gemacht? Ich bin da hingefahren und habe mir Henry Rollins okay, gemacht. Für ihn. Okay, ja, verstehe. Den mag ich. Aber es war eher so eine Art Videovortrag. Aber er ist schon ein bisschen alt jetzt geworden. Ja, weiß ich nicht. Ende 50 oder so? Ja, sicher. Besser so als anders, weil sonst wäre er jetzt schon tot, wenn er nicht alt geworden wäre. Naja, hast du eigentlich, wie ich Kind war, ja? Mhm. Dann habe ich mir so Teenager und später 20er, Mitte 20er sein, wie ein Fußballer vorgestellt. Ja. So, vom Bild her, dass man sieht. 30er gibt's kein Bild mehr und jetzt 40er auch nicht. Gibt's da bei dir irgendwie so Bilder, wo du sagst, okay, so will ich sein oder das will ich erreichen? Mhm. Nö. Mhm. Gibt's auch keine Vorbilder? Mhm. Mhm. Mit den Eltern vergleichst du dich auch nicht, oder? Natürlich, man vergleicht sich, also ich vergleiche mich schon, also Geschwister. Auch, aber da der bin ich zu ähnlich, also da gibt's keine großen Diskrepanzen. Mhm. Aber teilweise merke ich schon, da erkenne ich mich in meiner Mama zum Beispiel wieder und denke mir, na. Oh das Gott, das kenne ich von meinem Papa auch, ja. Nicht, also da, ich will dann nicht so sein wie sie. Das ist das Einzige, wo ich mich vergleiche, mit meinem Papa selbst. Dieses Wiedererkennen, das fällt mir nur dann auf, wenn es mir nicht gefällt. Ist es bei ja, dir genau, ähnlich? Ja. Ja, das weiß ich ja. Mhm. ich denke, oh Gott, hoffentlich werde ich nicht so. Zum Beispiel, aber wenn man etwas nicht kapiert. Wie, wenn? Na, zum Beispiel in so Situationen, zum Beispiel meinen Papa beobachte, dass er irgendwas nicht kapiert, dass er irgendwie Fragen stellt und diese Fragen machen ganz augenscheinlich, dass er sich überhaupt nicht auskennt, worum es gerade geht. Oder dass er schon ein eigenes Szenario von sich im Kopf hat und dann nochmal Fragen stellt, um das zu bekräftigen, aber eigentlich gar nicht wissen, wie es in Wirklichkeit ist. Ne? Und in manchen Situationen bin ich dann auch so, wo ich denke, okay, scheiße, ich habe es mit Leuten zu tun, die sind echt quirliger im Kopf, die sind irgendwie wendiger und ich bin echt so irgendwie viel zu gerade. Ich denke gerade viel zu gerade. Oder will mein eigenes Weltbild bewahren oder sowas in der Richtung. Und das, denkst du dann an deinen Papa? Dann denke ich an meinen Papa und das gefällt mir weniger. Ne? Aber wenn du das weißt, versuchst du es dann noch zu ändern? Naja, ich bin mir dann dessen klar und dann versuche ich, ändern. Ja, eigentlich schon irgendwie. Ja, das ist schwierig, gell? Schwierig, ja. Weil es sehr langwierig ist. Einfach ist, wenn man zum Beispiel sein Äußeres betrachtet und merkt, okay, ich habe da zum Beispiel, also bei mir ist so, dass die Augenbrauen verschieden hoch sind. Ja. Das ist eins zu eins genau das von meinem Papa, ne? Und da denkt man sich, ja, okay. Gut, das ist so fertig, ja. Vor allem, das, ja, weiß ich auch nicht, wie man das jetzt ändern sollte. Mit Verpflanzung. Mit permanent genau. Tattoo vielleicht. Microblading. Ja, das ist, älter werden. Was haben wir jetzt vergessen? Ich sehe dann einen Stapel Bücher. Liest du auch etwas? Ich lese immer weniger. Ich auch. Wenn ich jetzt viel Auto fahre, höre ich eher. Jetzt lerne ich gerade, oder frische ich gerade wieder Spanisch auf im Auto. Dazu nütze ich jetzt die Fahrt, weil ich das halt irgendwie so deppert fühle, wenn man da 2 Stunden im Auto sitzt und nichts zu tun hat. Und jetzt habe ich mal gedacht, Gott. Also, wenn es meine Konzentration zulässt, dann ziehe ich mir die Spanisch-CD rein. Mittlerweile kennst du die Strecke schon gut. Ja, aber das ist auch das Gefährliche, wenn man es gut kennt. Mhm. Aber wenn ich schon Banane bin, dann höre ich Musik und singe mit, weil dann bleibe ich wach. Das ist wirklich ein guter Tipp. Mitsingen? Ja. Möglichst laut und falsch mitsingen, das kann ich eh am besten, dann schlafen wir nicht ein. Also wenig Bücher, ich auch wenig. Auch wenig Fernschauen irgendwie, also das ist alles, jetzt ziehe ich mir halt wirklich viel auf YouTube rein, eben so fachspezifische Dinge, also wenn ich da 1 Stunde dabei bleiben kann, ist das schon super, aber das ist ja auch der Grund, warum ich nicht ins Kino gehe, weil mich jetzt recht schnell langweilt irgendwie. Oder auch so Serien, das schaue ich ja alles nicht. Nie. Ja gut, wenn man es nicht erfahren hat, dann fehlt einem wenig. Ne? Nein, also ich sehe den Sinn nicht für mich. Es beginnt mit Zeitvertreib und dann merkt man, dass es doch was Gescheiteres ist. Ne? Die bessere Form, wie Geschichten vermittelt werden. Ich muss ja sagen, dass das Podcasting auch ziemlich, wie soll man sagen, inflationär immer mehr wird. Dadurch, dass die Technik immer einfacher zu bedienen ist, muss man sich schon ein bisschen die Perlen raus. Das muss man immer. Mit jedem Schaß zumüllen. Ja, da muss man schon ein bisschen was rausschneiden nachher. Das lassen wir drin, oder? Ja, haben wir was vergessen. Na, dich werden wir jetzt dann tätowieren. Nein, ich lieber nicht, nein. Und so einen kleinen Kopfhörer. Ja. Süß, oder? Wo dann? Hinterm Ohr? Na. Da, wenn du eine Frau wärst, ja. Fußsohle können wir machen. Das ist nämlich dann auch weg wieder. Das ist ja symbolmäßig sehr, sehr gemein eigentlich, ne? Man tritt dann auf die Kopfhörer. Ein Mikrofon vielleicht. So, hier ein Mikrofon auf dem großen Zeh. Und daneben ein Kopfhörer. Und da ein Gesicht von meinen Gesprächspartnern. Da ist du, da Hansi. Verbunden mit einem Kabel. Ja, genau. Das wäre so eine Möglichkeit. Wie ist denn das eigentlich? Ich wollte irgendwas mitbringen. Jetzt habe ich da diese veganen Gelatine. Ja, ganz entzückend. Vegan. Das ist ja nicht so einfach, zum Beispiel mit dir zusammen zu wohnen. Oder wenn du gemeinsam mit jemandem kochst, leben. Wie funktioniert das, wenn man dann so solche Sachen, ich meine... Wenn... Du jetzt heimkommst heute. Ja. Und du kochst was. Was kochst? Ich habe in meinem Kühlschrank Spaghetti-Soße, Eier, Käse, Milch, Salat, Olivenöl, Toastbrot. Ja, kann ich alles essen. Eier? Nein, Eier, Milch, Käse würde ich nicht essen, aber ich würde mir halt Fleischsoße. Dann... Also ist die mit Fleisch und Tomate. Schon. Okay. Tomaten gibt es draußen und Brombeeren. Na eben, schau, dann kann man einen Toast toasten und dann macht man einfach so ein Bruschetta und ich will mir noch einen Tofu kaufen. Im Toast ist voll, Warum kaufst du noch den Toast? Ich glaube, es gibt keinen anders. Sicher. Ich hätte Mehl. Da kann man mit Mehl noch Mehl, Wasser und Brot backen. Nein. Nein, aber es ist überhaupt nicht problematisch. Einmal war ich mit einem Fleischesser zusammen, oder Mischköstler, wie ich das nenne, und den habe ich halt nur gebeten, dass er in meinem Kühlschrank kein Fleisch lagert oder keine Wurst, weil ich den Geruch nicht wirklich, das ist so, wie du vielleicht nicht willst, dass mein Stinkekäse bei dir im Kühlschrank lagert. Also das ist einfach der Geruch, den ich nicht mag, weil das für mich nicht gut riecht. Das war das Einzige. Mittlerweile ist es wirklich einfach und früher war es halt so, ja, dann habe ich halt einen Salat gegessen und eine Portion Reis. Aber mittlerweile ist es wirklich einfach. Ich kann ja jetzt nicht nur in vegane Lokale gehen, sondern gibt es ja überall jetzt schon was mittlerweile. Gibt es ja nicht eine Basiserstattung in deinem Kühlschrank? Tofu habe ich immer, Sojamilch habe ich immer, Erdnussbutter habe ich immer. Butter oder Creme? Erdnussbutter. Butter. Dann Marmelade habe ich auch meistens noch. Gemüse eigentlich auch immer. Du isst Marmeladenbrot? Manchmal ja. Zum Beispiel Schnittlauchbrot ging ja dann gar nicht, ne? Weil doch, ja, du müsstest halt eine Butteralternative nehmen. Jetzt habe ich irgendwie nichts aus Butter, weil du kannst zum Beispiel auch Hummus drunter streichen oder Mandelmus. Das habe ich auch im Kühlschrank. Ja, hätte man das auch besprochen. Ja. Ich habe mich ein bisschen in Tätowierungen eingelesen. Wirklich? Du Streber? Aber recht viele sind nicht davon hängen geblieben. Außer, dass ich gehört habe, dass der berühmte Architekt Loos eine Tätowierung hatte hier. Das habe ich nicht gewusst. Ornament und Verbrechen. Genau, der war sehr, sehr gegen das Ornament. Weil es eine unnötige Verschönerung ist. Genau, und das kostet eigentlich Kraft und bringt nichts, außer vielleicht einen ästhetischen Genuss. Und der war ja selber tätowiert. Der hatte hier so einen Kranz um den Oberarm mit seinen Initialen drinnen, auch verkehrt rum. Und die Sissi hat einen Anker gehabt. Und Ötzi war auch tätowiert. Stimmt. Falco? Bestimmt nicht. Nein. Nicht. Mm-mm. Ich glaube, der war halt einfach nie nüchtern. Aber gerade dann, wenn man nicht nüchtern ist, hat man ja mehrere schwache Momente. Ja, also ich habe zumindest einen Vorgesetzten gehabt, der hat sich mal, ich weiß nicht was es war, irgendwas hat er sich tätowieren gelassen, betrunken. Der muss oft betrunken gewesen sein, weil er hat mir mal erzählt, sie haben durchgemacht. Und am nächsten Tag sind sie in die Kirche gegangen und sie hatten noch in der Jeanstasche, vorne links und rechts hat er noch seine Bierflasche drinnen gesteckt gehabt und beim Niederkriegen ist das ausgeflossen und dann haben sie sich aus der Kirche rausgeworfen. Na, so wie die Mutter Maria mit ihren Brüsten. Gibt's da nicht irgend so eine Ikone? Bitte sicher nicht, das ist doch viel zu sexy für die Kirche, oder? Maria war doch immer angezogen. Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, ob du da nicht kurz bei YouPorn quer gesurft hast und jetzt auf einmal was in der Kirche verdecken willst. Zumindest die Römer hatten ja ein relativ offenes Verhältnis vielleicht. Na gut. Jetzt hast du viel Arbeit mit dem Zahnschneiden, gell? Ja, vielen Dank, Birgit, für das Gespräch. Wir sehen uns in einem Danke Jahr. Danke für die Einladung. Vielleicht ist es. Aber nicht genau heute in einem Jahr, oder? Nein, nicht genau heute im Jahr. Es ist Sommer dann 2019. Kümmerst du dich drum, so wie der Typ von der Thermenwartung? Rufst du mich da an? Oder muss ich mich drum kümmern? Na, ich kümmere mich drum. Okay, weil du ich bist die Thermenwartung. Ja, ich hätte dann praktisch einen Vorschlag und der wird dann von dir approved. Das ist ganz furchtbar, das mache ich im Auto einfach. Ja, genau, zum Beispiel im Auto. Gut.